Siehst du denn nicht, dass Allah die Nacht in den Tag eindringen und den Tag in die Nacht eindringen lässt und die Sonne und den Mond dienstbar gemacht hat, ein jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu, und dass Allah dessen kundig ist, was ihr tut?